Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio am Samstag. Für mich gibt es in Deutschland nur drei wirklich große Entertainer auf Augenhöhe. Thomas Gottschalk, Harald Schmidt und der dritte, der ist mein Gast heute Abend. Herzlich willkommen, Jürgen von der Lippe. Guten Abend. Freue mich sehr, dass du da bist. Freue mich wirklich sehr. Ich auch. Spannende Zeit. Ja. Das ist ja... Ungewöhnliche Zeit, Samstagabend. Im Fernsehen zu sitzen und zu plaudern. Ja. Du hast mal Wetten, dass abgelehnt. Du solltest das mal moderieren, ne? Als damals Gottschalk, glaube ich, aufhörte, ja, beim ersten Mal. Man hat unter anderem mich gefragt. Ja. Und ich habe halt abgelehnt. Ja. Weil es, na, ich machte Geld oder Liebe. Und das wäre ja nicht beides gegangen. Und ich hatte das ganz sichere Gefühl, dass ich bei Wetten, dass der ganz falsche Mann gewesen wäre. Denn Wetten, das funktioniert ja meiner Ansicht nach deshalb so lange und so gut, weil es die einzige Sendung ist, wo wirklich die große weite Welt ins Wohnzimmer kommt. Und Thomas Gottschalk ist der Einzige, der wirklich Spaß daran hat und auch ganz entspannt mit den Großen umgeht, weil er ja nun auch dort wohnt und mit denen Kontakt hat. Und für ihn ist das, das passt alles. Und ich bin das, interessiere ich mich nicht wirklich für diese Leute. Und man hätte das gemerkt und es hätte alles nicht gepasst. Wir beginnen mit 5 Domian-spezifischen Einstiegsfragen. Bitte schön. Und ich bitte um eine kurze Antwort. Gut. Die erste Frage lautet, welcher moralische Wert ist für dich der wichtigste? Was würdest du jetzt als moralischen Wert, also... Ich denke Toleranz. Zweite Frage, zu welchem Ereignis und in welche Epoche würdest du gerne mit einer Zeitmaschine reisen? Ich würde doch dann wissen wollen, wie das war, als bei einem Verbrechen ein Viertel der Menschheit starb. Das war ja, als Kain den Abel erschlug. Es gab ja nur 4 Leute. Und da würde ich die Hintergründe, ne, ob es einfach nur, weil er sauer war, dass sein Opfer qualmt. Ja, ja, ja, interessant. Dritte Frage, was war bisher der spirituellste Augenblick in deinem Leben? Der spirituellste? Ich hatte in der Was ist-Sendung eine Frau, eine sehr interessante Österreicherin, die über Engel und so etwas sprach. Und sie hat mich dann so ein bisschen... auf eine Fantasiereise und ich habe einen halben Indianer gesehen, wirklich sehr klar. Wie gesehen? Vorgesehen? Vor meinem geistigen Auge. In dem Studio? Ja, ich habe mich dann wirklich so, und auf einmal war also ein alter, sehr schöner, runzeliger Indianer, der dann offensichtlich, also ich hatte auch nichts getrunken, falls das deine nächste Frage wäre. Das war interessant. Also der sollte dein Schutzengel sein? Ja, ja. Sie wollte mir also den vorstellen, mein der über mich wacht. Ich hatte mal nachts eine Anruferin, die auch an Engel glaubte und die auch Engel sehen konnte. Und die sagt, dass jede Nacht neben mir in meinem Studio mein Schutzengel stünde. Mhm. Ich habe ihn leider noch nie gesehen. Aber ja. Sie sagte, der steht immer da und guckt, geht auch mal ein bisschen im Studio hin und her und passt so auf, dass alles gut läuft. Also das sind ja alles Dinge, die funktionieren sehr gut, wenn du dich darauf einlässt. Ich würde nicht sagen, dass ich wirklich daran glaube. Ich finde aber, dass es eine sehr schöne und unter Umständen eine sehr hilfreiche und tröstliche Einstellung sein kann. Und von daher würde ich nie versuchen, einem das auszudrücken. Nein, niemals. Ich auch nicht. Nein, niemals. Vierte Frage. Welchen deutschen Prominenten findest du am peinlichsten? Ach, das würde ich nie sagen jetzt. Also, da kommen einige. Da habe ich eine gute Top-10-Liste. Ach, wenn ich doch jetzt einen Namen erfahren könnte. Nein, das ist das nicht. Nein, ich will auch nicht dauernd über Bohlen sprechen. Okay. Und die letzte Frage. Wenn du etwas an deinem Charakter verändern könntest, was wäre das? Ja, ich würde mich etwas weniger launisch wohl machen wollen. Also da wird zumindest häufig mal drüber geklagt. Gehst du gegen an? Naja, es ist halt, wenn ich es merke, also man hat ja nicht immer, wenn man sich wirklich aufregt, dann ist man nicht in der Lage, sich außerhalb seiner selbst zu stellen, sich zu beobachten, sich zu ermahnen. Das kommt dann immer später. Ich bin wohl sehr ruhig, das schon. Das ist schon mal sehr viel wert. Ihr Lieben, wenn ihr gerne mitmachen wollt, wenn ihr hier anrufen möchtet und wenn ihr euch mit Jürgen von der Lippe unterhalten wollt, ganz egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht die Telefonnummer vergessen, damit wir euch dann auch rasch zurückrufen können. So, es geht los jetzt mit der ersten Anruferin und das ist die Heike. Hallo Heike, du bist 23 Jahre, stimmt das? Ja, stimmt, genau. Hallo Heike, deine Frage an meinen Gast, an Jürgen von der Lippe. Ja, okay. Wie bist du eigentlich zum WWF-Club gekommen? Das war eine Geschichte, die casteten, so wie man das von heute auch kennt. Die planten also so eine Sendung, von der eigentlich gar nicht so klar war, wie die aussehen sollte. Und ich hatte ein Paar, das war eine Redakteurin und ihr Lebensgefährte, ein Regisseur, die mit mir so ein paar Sachen, so eigentlich die Vorläufer der Clips, sie hat ein paar meiner Liedchen verfilmt fürs Werbefernsehen. Und wir mochten uns und die sagten, wenn mal was ist, dann denken wir an dich. Und dieser Branchenspruch. Nun war da was und dann dachten die an mich und dann gab es ein Casting, waren 16, 17 Leute im Senftöpfchen in Köln. Und jeder hat das gemacht, was er konnte. Also ich habe einen kleinen Bühnenauftritt gemacht, man musste kleine Interviews führen. Und weil ich mit dem Frank Laufenberg so ein bisschen irgendwie interagiert habe, haben wir uns dann empfohlen für höhere Aufgaben. Und Mareike war die klar bessere von ohnehin nur, ich glaube, zwei Frauen. Und dann war das eigentlich ziemlich klar. Und das war dann so die Geburtsstunde des WWF-Clubs. Das war dein erster großer Fernseh. Erfolg, ne? Kann man sagen. Erste große Fernsehgeschichte. Ja. Als Hausmeister im WWF-Club. Mhm. Wie lange lief der? Der lief acht Jahre und ich bin nach drei Jahren weggegangen. Hast du da, Heike, ich gucke auf dein Alter, 23 bist du. Erinnerst du dich noch gut an den... Ja, ich war mal, da war ich aber irgendwie fünf oder sechs Jahre alt, aber da war er nicht mehr dabei. Also Jungs, war nicht mehr dabei. Aber es hat mich halt trotzdem interessiert, weil das irgendwie Kult ist, die Sendung. Ja. Okay, Heike, danke für den Anruf. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Wie geht es dir eigentlich so im Moment? Gut. Gut, ja, siehst doch sehr erholt aus und sehr entspannt. Ja, ich hab im Moment so relativ viel Zeit zum Schreiben, was ich auch gemacht habe. Ein Buch fertig gemacht mit einer Co-Autorin. Die Druckfahnen sind unterwegs, also es ist wirklich, es kommt wirklich auch zustande. Was ist das für ein Buch? Wir haben... Ich hatte vor einigen Jahren, da gab es im Playboy den Tony Parsons, der immer zu einem Thema aus männlicher Sicht Stellung nahm, und Eva Reski und später Evelyn Holst schrieben dann aus weiblicher Sicht. Das habe ich immer sehr gerne gelesen. Daran habe ich mich jetzt irgendwie, wie das so kommt. Du holst ja ab und zu was aus deinem, aus den Schatzkammern deines Unterbewusstseins. Und da habe ich gesagt, das müsste ich mal, weil ich eine Autorin habe, die für Geld oder Liebe lange geschrieben hat, die mir immer mal wieder Prosa-Sachen schickte, die mir sehr gut gefielen. Und die habe ich gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte. Wir haben dann ein paar Sachen einfach mal so zur Probe für uns gemacht. Also haben gesagt, Thema das, das, das. Haben das beide fertig geschrieben und uns dann vorgelesen. Und das fanden wir eigentlich ganz gut und Eichborn fand es auch gut und dann haben wir es fertig gemacht. Und wann erscheint es? Februar. Im Februar, ja. Man sieht dich im Moment nicht so ganz viel im Fernsehen wie früher. Man hat mich in der letzten Zeit, glaube ich, mehr gesehen als jemals. Weil irgendwie ganz viel überall ausgestrahlt, wiederholt oder auch, ich hatte jetzt halt auch Zeit, wirklich mal zu Gast zu sein, was fast sonst nie ging. Dafür bist du fleißig immer nach wie vor auf Tour. Ja. Zum Beispiel mit deinem Programm, dem aktuellen Programm, Alles, was ich liebe, haben wir die CD hier. Wie viel Mal im Jahr bist du? 100 bis 120 Mal Auftritte. Ist das Wahnsinn? Ja. Entsteht da eine Routine oder ist es jedes Mal doch noch was anderes? Nein, also eine Routine kann da nicht entstehen. Erstens versuche ich dadurch, dass ich ja jetzt zur Zeit auch, also auch wieder sehr kurz vor dem Jahresrückblick bin, Sat.1, versuche ich natürlich wirklich diesen Anfangsmonolog, den ich dort mache, der ja dann wirklich tagesaktuell ist oder monatsaktuell, den mache ich natürlich auf Tour auch. Das heißt, ich fange dann wirklich mit einem halbfertigen Ding an, was ich dann ständig ausbaue. Mhm. Und verändere auch sonst gerne etwas im Programm. Und es ist ja ohnehin kein Auftritt wie der andere. Weil das Publikum immer anders ist, weil die anders reagieren. Und es ist wirklich, du kannst auch diese Schubladen alle wegschmeißen. Der Hanseate ist zurückhaltend, der Rheinländer ist immer fröhlich, der Westfale ist schwul, das ist alles Quatsch. Wenn du ein paar Tage in einem Theater bist und mitspielst, dann hast du jeden Abend was ganz anderes. Was ist dir wichtiger, das Fernsehen und die Bühne? Die Bühne ist ganz klar, das habe ich immer gesagt, das ist mein Beruf, das ist mein Ding, da mache ich alles allein, da redet mir auch keiner rein, da muss ich durch keine Marktforschung, da kommt kein Werbekunde, dem irgendwas nicht passt, da kommt kein Redakteur, der seinen Senf dazu gibt, das ist meins und das macht mich künstlerisch, finanziell von allem anderen unabhängig. Was ist dir wichtiger, die Bühne oder deine Freunde? Das ist der große Kollege Dieter Thomas Heck. Hat einmal gesagt, jeder, der in diesem Beruf arbeitet und eine Lebensgefährtin, einen Lebensgefährten hat, ist Bigamist. Und das ist so. Ich würde auch wirklich fairerweise sagen, also wir Bekloppten, wir sollten uns nichts in die Tasche lügen, uns ist der Beruf wirklich die Nummer eins. Sie weiß das? Ja, die hat mich ja nun zurückgenommen. Also sie wusste ja... Ja, das ist deine Ex-Frau, mit der du jetzt wieder zusammen bist. Ja, ne? Und das ist jetzt 25 Jahre übrigens. 25 Jahre. Ja. Und sie kann auch damit umgehen, dass sie Nummer 2 ist. Naja, was heißt denn Nummer 2? Für mich ist sie doch Nummer 1. Ja. Weil wenn jetzt eine andere Frau im Spiel wäre, dann sehe ich das anders. Verstehe, die Logik verstehe ich. Aber es ist auch so, dass sie hat ja selber auch ihr Ding, und das ist ja ganz wichtig. Denn das macht sie vom Beruf. Sie ist Lehrerin. Sieht sie das genauso, dass sie ihren Job auch so wertet wie du deinen? Ja. Das schon. Also habt ihr da so eine Übereinkunft? Das ist eine, wir sehen uns sicherlich seltener als andere Paare. Also leben wir nicht zusammen, was schon mal eine große Hilfe ist für eine Beziehung. Zwei Wohnungen? Jeder hat seins, sie wohnt im Wald, am See und ich in einer schönen Stadtwohnung. Und je nachdem, wo wir gerade Bock haben, da verbringen wir dann unser Wochenende oder was auch immer wir gerade dann gemeinsam an gemeinsamer Zeit haben. Und ansonsten ist sie total ausgefüllt. Also ist ja auch kein Mensch, der jetzt ständig ein womöglich einen Hausmann um sich herum ertragen könnte. Das heißt, wenn man dir die Bühne wegnähme, ja, wer auch immer und wie auch immer, dann sähe es schlimm aus für dich und um dich. Ja, das wollen wir ja noch nicht hoffen. Also das ist schon was ganz zentral. Würdest du sagen, dass das eine Sucht ist? Ja, natürlich, natürlich. Das ist absolut wie Drogenabhängigkeit. Sagst du das mit so mit der Überlegung, das ist eine Sucht und das ist auch gut so? Oder sagst du, das ist eine Sucht, eigentlich hätte ich es anders, aber ich kann nicht anders. Ich bin Opfer meiner selbst. Nein, ich sag das, das wäre ja irgendwie ganz fatal, wenn ich das so sehen würde. Ich sage einfach, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die ihr Ding gefunden haben. Mhm. Und du kannst dieses Ding natürlich nur mit Haut und Haaren machen, weil ich bin auch Perfektionist, ich möchte das im Rahmen meiner Möglichkeiten so gut machen, wie es irgend geht. Mhm. Und das heißt, ich kann nichts lesen, keine Zeitung, kein Buch, nichts hören, ohne im Hinterkopf schon zu haben, oh, was könnte ich denn irgendwo verwenden. Und ich höre immer Kollegen, Harald Schmidt, wer auch immer, die das ganz genauso beschreiben, dass du deine Umwelt nur noch selektiv im Hinblick auf deinen Beruf wahrnimmst. Das heißt, der Traum ist eigentlich da, so lange auf die Bühne zu gehen, bis ich umfalle. Bis du umfällst. Ja, und wenn du 98 Jahre alt bist, mögen wir dich nur mit einem Rollstuhl. Ja, Juppie ist das. Ja, zum Beispiel. Ich habe George Burns, den habe ich in Montreal gesehen, der kriegte einen Preis, haute dem Mädel, wie das immer seine Nummer war, auf den Hintern, rauchte eine dicke Zigarre, war 99, musste das noch wiederholen, weil irgendein Kamerafehler war. Dasselbe Ding nochmal gemacht, Leute, Standing Ovations, alles. Ich sah ihn wieder, wir wohnten im selben Hotel, er saß im Rollstuhl. Mhm. Wir fuhren zusammen im Aufzug. Also, er war kaum noch vorhanden. Du hast gerade gesagt, dass ihr zwei getrennte Wohnsitze habt, wir beiden. Immer hatten. Wir sind ja auseinandergezogen, weil es nicht ging, sondern wir haben uns so... Was steckt dahinter? Ja, die hatten wir. Und das, beide Wohnsitze wären Erstmal das Erste wären ungeeignet, um zusammenzuziehen, weil dazu sind sie zu klein. Ihr könntet euch ein neues Haus irgendwo kaufen. Das könnten wir, aber wir haben das immer gut gefunden. Nein, steckt dahinter so eine Art Einzelgängertum auch bei dir? Nein, es war immer klar, dass mein Leben, solange die Gesundheit es zulässt, immer so verlaufen wird, dass ich vielleicht ein Drittel des Jahres überhaupt nur zu Hause bin. Deswegen ist es auch völlig egal, wo mein Erstwohnsitz ist. Dass aber Anne in Berlin ist, wo nun ihre Schule ist und wo ihr Freundeskreis ist, deswegen kommt sowieso eine andere Stadt nicht in Frage. Aber es wäre überhaupt, würde keinen Sinn machen, das zu ändern. Ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen, weil ich habe noch nie mit einer Beziehung zusammen gewohnt. Ja. Hab mich auch immer dagegen gesträubt. Bemerke aber jetzt so, im Zuge des Älterwerdens, dass ich diese Meinung doch etwas relativiere und mir das durchaus irgendwie mal vorstellen könnte. Das ist bei euch aber nicht so. Das ist so klar, es soll auch so bleiben. Ja. Ja. Du hast keine Kinder. Oder ihr habt keine Kinder. Also, Anne hat einen Sohn aus erster Ehe, den wir gemeinsam benutzen. War das bei dir auch eine gezielte, bewusste Entscheidung? Das war eine Entscheidung, ja. Weil ich gesagt habe, bei dem Beruf oder bei meiner Berufsauffassung, Kinder zu haben, die dann kommen, und wenn man sagt, hau ab, Papi muss dichten, wozu es gekommen wäre. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber Kinder als Spielmaterial, dazu war mir das zu heikel. Gibt es heute manchmal so vielleicht so melancholische oder wehmütige Anwandlungen, dass du denkst, ach, ich hatte doch gern ein Kind? Naja, wenn man, ich bin ja nun auch schon öfters mal in der Klasse gewesen bei meiner Frau und sie hat ja nur die Kleinen. Und wenn man so ein ganz, ganz pfiffiges Kind sieht, dann denkt man, was ist natürlich dann doch schön. So. Ja. Aber ich denke, so wie es ist, ist es in Ordnung. Ja, das ist doch ein gutes Resümee, wenn man das so im Nachhinein so betrachtet. Schlimmer ist, wenn man im Nachhinein das bereut und denkt, ach, hätte ich doch nur mal. Ne? Ja, also meines Wissens habe ich nicht. So, wir haben ein Telefon und zwar hier ist der Christian. Christian ist 18 Jahre alt. Hallo Christian. Ja, hallo. Hallo. Hallo Domian, hallo Jürgen. Also Domian, deine Show finde ich ja eigentlich total klasse. Dankeschön. Den Jürgen, also den trockenen Humor, das finde ich auch eigentlich total genial. Sehr schön. Ist aber auch jetzt nicht Thema. Und zwar wollte ich den Jürgen mal fragen, was er zur politischen Situation momentan in Deutschland hält. Die schöne Frage, interessiert mich auch. Ja, die politische Situation ist ja nun nach wie vor völlig ungeklärt. Interessanterweise habe ich vor einem halben Jahr im Jahresrückblick gesagt, wir kriegen eine große Koalition. Sehr interessant ist, was die noch vor wenigen Wochen unsere Politiker dazu sagten, dass die große Koalition ja nun das Letzte ist, was natürlich anzustreben ist. Ja. Und naja, wie es im Moment so aussieht, also das Allerneueste von heute, von den Verhandlungen, habe ich nicht mitgekriegt, aber es sieht doch so aus, als dass die SPD den Kanzler opfert. Meinst du? Oder gibt es eine allerneueste Meldung? Es gibt so Gerüchte, ich kann es gar nicht von mir vorstellen, dass sie den Kanzler opfern, aber dass der Kanzler eventuell Außenminister wird. Ich glaube nicht, dass das Schröder unter Frau Merkel Vizekanzler werden Frau kann. Merkel hätte es nicht gut dann. Nein, es würde auch nichts bringen, weil er ist ein alter Macho. Aber ich glaube, Frau Merkel würde unter ihm Bundeskanzlerin. Ich glaube, dass das nichts bringt. Und ich halte die Große Koalition für nicht unbedingt was Verkehrtes, weil mit einer soliden Mehrheit jetzt ein paar Dinge, über die sich SPD und CDU ja eigentlich immer schon gar nicht so uneins waren, dass das jetzt mal auf den Weg gebracht wird, das ist, glaube ich, sehr vernünftig. Aber das Gespann Angie Gerd, das kann nicht funktionieren. Ich glaube das auch nicht. Christian, das war die Antwort. Okay? Ja, ich hätte noch jetzt mal eine kurze Frage. Ja, ganz schön. Und zwar, ob der Jürgen es besser hielte, wenn die CDU an die Macht kommt, aber die SPD mehr Sitze im Ministeramt kriegt oder andersrum? Naja, die stärkste Partei wird, jetzt richten sie erstmal noch ein paar Ministerposten ein, weil alle möglichen Leute Ansprüche angemeldet haben. Das heißt, das kostet jetzt wieder auch ein paar Mark. Das sind ja irgendwelche Vögel. Das ist natürlich eigentlich auch wieder ein unwürdiges Tauziehen. Wenn es nach mir ginge, dann würde ich erstmal den Bundestag halbieren, weil wir haben das höchste Volksvertreter pro Kopf Aufkommen auf der Welt. Das ist schon mal alles überhaupt nicht nötig. Und ich würde die Politiker besser bezahlen und dafür die Pensionsansprüche zusammen zusammenstreichen, weil da wird es nachher unverhältnismäßig. Mhm. Und wenn sie mehr Geld kriegen würden, dann könnten wir vielleicht auch ein paar Leute mal bekommen in der Politik, die sonst in die Wirtschaft gehen, weil sie sagen, für die paar Kröten tue ich mir das nicht an. Aber was du fragtest, war ja, ob ich möchte, dass die SPD mehr Ministersitze kriegt als die CDU. Das ist ja unrealistisch. Es ist ja eigentlich schon klar, wer was kriegt. Ja. Christian, das war's. Danke für den Anruf. Ja. Tschüss. Darf ich noch Sebastian Vogel grüßen? Ja, das hast du jetzt hiermit getan. Ja, tschüss. Ich auch. Ja. Äußerst du dich eigentlich offen politisch? Sagst du, was du wählst? Ja, das habe ich bei Bettina Rust habe ich das gesagt. Das ist ja auch. Ich bin. Darf ich dich jetzt auch fragen, was du gewählt hast? Ich habe SPD gewählt, weil ich war Juso. Ich habe anlässlich meiner Parteiarbeit, die nicht sehr lange dauerte, gemerkt, dass mir der Homo Politicus als Mensch nicht liegt, weil er ist humorlos. Also das war furchtbar. Damals waren ja SPDler auch noch so eigentlich Sozialisten und gerade die Jusos bedauerten nichts mehr, als dass nicht wirklich der Umsturz ganz kurz bevorstand. Und natürlich war man in der Nach-68er Zeit, da war man ja eigentlich strammer Kommunist. Aber diese Leute, das ging gar nicht, wenn man da mal so einen Antrag zur Tagesordnung, der irgendwie was Komisches, dann wurde man angeguckt und das ging nicht. Ich war in den 80er Jahren ein paar Jahre bei den Grünen und bin dann einmal schrecklich angepfiffen worden, dass ich zur Parteiversammlung nicht mit dem Fahrrad, sondern mit meinem VW Käfer kam, weil das ja eine Umweltverschmutzung war, ne? Ja, und so weiter. Nicht der Schriftführer, der Kassenwart, ja. der SPD in Berlin, der Sektion, der ich dann noch angehörte, der fuhr auch schon dann ein Jaguar. Ja, die SPD, da geht das schon eher. Hier ist Patrick. Patrick ist 19. Hallo Patrick. Hallo, ich wollte fragen, wie das jetzt Verhältnis jetzt zwischen Margareta Schweinemacher und Jürgen von der Lippe ist. Mhm. Würde mich interessieren, wie das Verhältnis jetzt. Müssen wir vielleicht mal kurz sagen, dass Jürgen und Margarete mal kurz verheiratet waren vor vielen Jahren. Wir waren kurz verheiratet, das ist auch schon sehr lange her. Und ich habe jetzt gelesen, dass wenn man nach der zweiten Eheschließung zunimmt, und jetzt ist mir eigentlich alles klar, ne? Obwohl es so kurz war und so lange her ist, habe ich mich davon nie mehr erholt. Nein, wir hatten immer ein gutes Verhältnis und wir sind in Freundschaft auseinandergegangen und daran hat sich auch nichts geändert. Patrick, danke für den Anruf. Alles, tschüss. Und jetzt haben wir ihn weggedrückt, er wollte noch was sagen. Egal. Er wollte bestimmt grüßen. Vielleicht auch Sebastian Vogel. Vielleicht, ja, wer mag das sein? Jürgen, du wolltest, wie viele Menschen im Showgeschäft... Priester werden, fragst du jetzt. Ja. Meine Person eingeschlossen. Ja. Mhm. Ja. Warum? Nein, es ist eine große Schnittmenge. Also wir versuchen beide, unsere Häuser voll zu kriegen und wollen Geld von den Leuten. Ich habe das damals gewollt aus wirklicher Überzeugung. Ich war wirklich ein 150-prozentiger evangelischer Christ. Und daher kam der Wunsch auch, das zu machen. Naja, ich war katholischer Christ bis knapp 20. Und das war ja aber eine Anwandlung, die mehr damit zu tun hatte, dass ich meinen Kaplan, der da für die Ministranten zuständig war, einfach sehr mochte. Das war ein super Typ. Und naja, der fragte mal, so könntest du dir vorstellen, Priester, wir waren ja auch im ND und die machten da eine ziemlich schöne Geschichte. Man machte Fahrten. ND? Was das ist sowas wie Pfadfinder. Ach so. Man nennt sich Neues Deutschland. Neues Deutschland. Ja, yes, ein merkwürdiger Titel. Die waren auch irgendwie mal ein bisschen in Verruf vor etlichen Jahren. Ja. Aber es war ein Pfadfinder. Man machte eine Wölflingsprüfung, musste Blättchen erkennen Himmelsrichtung mit der Uhr und so, diese ganzen Sachen. Und ansonsten, Ostern, Sommerferien fuhr man eben auf Burg Neuerburg, machte Spiele, einfach eine Sache, die für Kinder sehr schön war. Und das hat aber nicht lange gedauert. Bist du heute ein gläubiger Mensch? Nein. Ich bin ein heiterer Agnostiker. Also ich bin kein Atheist. Also jemand, der sagt... ich weiß es nicht und ich leide an dieser Situation nicht. Ich würde nie jemanden bereden wollen, dass er vom Glauben ablässt, weil der Glaube, ich erinnere mich noch, es war auch ein schönes Gefühl. Wenngleich ich einfach sagen muss, dass die Sexualerziehung der katholischen Kirche eine einzige Katastrophe war damals. Heute kann man das den Kindern ja auch nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr so erzählen. Aber auch heute ist es ja noch schlimm genug, was die Kirche für Standpunkte einnimmt in der homosexuellen Frage, in der Verhütungsfrage. Also ich meine, unser verehrter, verstorbener Papst hat sich ja nun wirklich hingestellt und Kondome auch für AIDS-Kranke verboten. Gut, das... Ich finde, das ist so indiskutabel, dass ich schon ermattet bin, darüber überhaupt nur zu reden. Weil ich denke, aber es ist, ich meine, das ist, es ist immerhin auch der Standpunkt des Mannes, der nur in der Bravo Poster war und der gefeiert wurde auf Weltjugendtag. Ich glaube, lassen wir mal die Kirche und all die ganzen Gesetzmäßigkeiten, die damit verbunden sind, mal außen vor. Bemerkst du, dass du, je älter du wirst, doch eine Sehnsucht hast nach einem Glauben oder suchst du nach einem Glauben oder ist das so abgeschlossen, dass ich bin Agnostiker und das ist so? Für mich ist das völlig offen. Ich bin jetzt kein sehr, sehr spiritueller Mensch, aber ich habe durchaus eine Ader dafür. Und ich habe schon gemerkt, wie du das gerade erzählt hast mit dem Engel. Ich kann überhaupt nicht ausschließen, dass ich mich vielleicht morgen für irgendetwas wieder entscheiden. Das weiß ich nicht. Das würde das auch nicht bekämpfen wollen. Wie beantwortest du für dich die Frage nach dem Sinn des Lebens? Das kann ich nur bei unseren Dichtern, die da Formulierungshilfen gegeben haben. Hesse, der ich habe das Wort jetzt nicht zur Hand, aber der einfach sagte, man sollte versuchen, aus seinen Möglichkeiten das Beste zu machen. Und Aldous Huxley hat auf dem Sterbebett gesagt, ich habe jetzt ein ganzes Leben über diese Frage nachgedacht und kann keinen anderen Rat geben, als versucht, ein bisschen netter zueinander zu sein. Was ja schon sehr gut ist. Und ich denke, diese zwei Dinge, dass man versucht, ein einigermaßen anständiger Mensch zu sein und versucht, mit den Gaben, die man bekommen hat, was ja schon wieder fast eine religiöse Formulierung ist, aus den Gaben, die man bekommen hat, das meiste zu machen, das ist doch schon eine gute Geschichte. Hast du Angst vor dem Tod? Ich habe nicht Angst, da bin ich nun Epikureer. Und Epikur hat gesagt, der Tod betrifft uns nicht. Denn solange wir leben, ist er nicht da. Und wenn er da ist, leben wir nicht mehr. Das klingt natürlich sehr hübsch, aber ich denke, vor dem nicht mehr vorhanden sein hat niemand Angst. Man hat nur Angst vor einem vielleicht qualvollen Sterben. Hast du... in deinem nahen Umfeld Todesfälle erlebt, sicher schon? Ja, meine Mutter. Wie lange ist das her? Sieben Jahre. Wie bist du damit umgegangen? Naja, das war an meinem 50. Geburtstag. An dem Geburtstag? Ja, also deswegen sind Geburtstage jetzt kein Vergnügen mehr. Ja, meine Mutter war sehr krank und war langjährige Dialysepatientin, das heißt, das Immunsystem war sehr geschwächt. Sie war, hatte dann eine Lungenentzündung, war ins Koma versetzt worden. Das haben meine Frau und ich, wir haben das dann so 14 Tage lang begleitet. Das ergab sich, diese Möglichkeit ergab sich, weil da nun gerade nichts war von meiner Seite aus terminlich. Es war eigentlich, war es gar nicht aussichtslos. Und wir hatten wirklich gedacht, sie schafft das nochmal. Aber es war dann nicht mehr und dann ging es sehr schnell. Aber die können wir vorstellen, wenn man die Mutter verliert, das ist die Mutter, auch wenn sie schwer krank war. Reißt das doch wahrscheinlich ein sehr tiefes Loch in das Leben. Das ist sicherlich die furchtbarste Erfahrung, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gemacht habe. Aber es war halt so, dass ich dann in erster Linie ja für mich die Aufgabe hatte, mich um meinen Vater zu kümmern, auch dann schon wirklich älter war und der das aber alles sehr gut weggesteckt hat und jetzt 93 ist. 93 Jahre. Und noch recht fit ist. Er hat diese kleinen Aussetzerchen, also er war dann auch sehr krank, mussten ihn dann im Pflegeheim unterbringen, was aber alles wunderbar. Das ist ein tolles Heim und er fühlt sich sehr wohl, es geht ihm immer besser, weil ja auch diese Dinge wie regelmäßige Mahlzeiten und so etwas dazukommen, was mit dieser häuslichen Pflege, was wir da versucht haben, der hat die dann nicht reingelassen, weil er seine Ruhe haben wollte. Ich glaube, jeder kennt das, der Eltern in dem Alter hat. Und ich bin im Moment sehr glücklich, wir den morgen wieder besuchen. Und das ist alles sehr Und er ist wahrscheinlich stolz für Oscar auf seinen so erfolgreichen Sohn. Och, das ist für ihn eigentlich, naja, da das schon so lange ist, wird das ja auch dann für den Vater auch irgendwo ganz normal. Ja, ja. Glaubst du, dass Erfolg, das Fernsehen, das beklatscht werden auch eine gute Betäubung ist, solche grundsätzlichen Fragen, wie wir sie gerade besprochen haben, die ja in der Regel schon schwierig sind und mit traurigen Aspekten verbunden sind, dass man die nicht so nah an sich heranlässt? Nein, das ist nicht der Fall, dass man das nicht nah an sich ranlässt. Was aber wohl der Fall ist, und diese Erfahrung, das habe ich eben oft gelesen oder erzählt bekommen von Berufskollegen, dass du in dem Moment, wo du einen Verlust erlitten hast, wenn du dann auf der Bühne stehst, du unter Umständen die Vorstellung deines Lebens spielst, weil dieser Schmerz dann etwas freisetzt. Und noch etwas finde ich sehr hilfreich: in diesem Moment denkst du nicht daran, in diesen 2 Stunden. Und dass du 2 Stunden nicht daran gedacht hast, das kann dir dann wiederum sehr hilfreich sein anschließend, weil du weißt, dass du an dieser Sache nicht zerbrechen musst. Wir haben ein Telefon und begrüßen sehr herzlich den Alexander. Und Alexander ist 25 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Also, ich hätte eine Frage an den Jürgen, und zwar bin ich Zauberkünstler und weiß natürlich auch, dass der Jürgen gerne zaubert. Und da ich ständig gefragt werde von den ganzen Leuten, die mich so kennen, ob ich nicht mal spontan etwas zeigen könnte, und das natürlich auch kann, weil ich auf sowas vorbereitet bin, möchte ich jetzt mal von dem Jürgen wissen, ob er vielleicht jetzt mal ganz spontan was zeigen könnte. Ja, Gott. Aber da wirst du jetzt als Zauberer dann drüber lachen. Also ich habe jetzt nichts mit. Ich kann natürlich hier irgendwie nur einen doofen Münztrick machen. Das, also da bin ich ja nun, ne? Das ist ja nun wirklich. Also, das ist dann immer. Was war das denn? Der ist jetzt weg. Mach das bitte nochmal. Nein, das ist ja eine Sache. Lass mal den Finger schon hier oben. Das ist ja jetzt nicht da. Ist ja, wo ist es denn? Verschwunden. Ach, hier. Bitte mach's nochmal. Nein. Ich will genau hingucken. Sag mal dem Jürgen, dass wir Zauberkünstler das grundsätzlich nicht dürfen. Nee, Jürgen, das machen wir auch grundsätzlich nicht. Das mache ich auch nicht. Aber ich hätte noch eine Frage. Das ist ja fast ein spiritueller Augenblick jetzt gewesen. Gut, ganz harmlos. Ja, frag. Ja, frag. Ja, und zwar, warum machst du den Zaubershop nicht mehr? Ein Geschäft in Köln, das kann ich dir sagen, weil der lief so gut, dass die Verluste das Maß des Erträglichen überstiegen haben, und dann war ich leider gezwungen, den aufzugeben. Ich wollte mich daran nicht gesund stoßen, ich hatte nur gehofft, es trägt sich mehr oder weniger, und ich habe viel Spaß da, und das hatte ich auch. Ja. Wenn ich da mal wieder eine Daumenspitze verkauft habe für 2 Euro oder so etwas. Aber es war dann einfach, es war nicht möglich. War sehr schade, weil es ein wunderschöner Laden war, aber es ging nicht. Ja. Klare Antwort. Danke für den Anruf. Okay, Alexander. Könnte ich vielleicht noch von einem Zauberkollegen ein Zauberautogramm haben? Kannst du. Wir rufen dich gleich nochmal zurück wegen der Anschrift, und dann bekommst du es. Klar. Okay. Das ist lieb. Tschüss. Danke, Jürgen. Okay. Jürgen. Jo. Tschüss. Jürgen, du hast im hohen Alter, so über 50, zum ersten Mal, so habe ich das gelesen, hast du dich geäußert, zum ersten Mal in deinem Leben einen großen beruflichen Misserfolg gehabt. Ja. Weißt du schon 50? Ja. Ja, ich glaube schon. Da warst du hier vom WDR weggegangen, und zu Sat.1, und da gab es die Sendung Blind Dinner, und die hat nicht funktioniert. Absolut nicht. Wie hast du das damals erlebt für dich, wenn man wirklich in dem Alter zum ersten Mal eine Niederlage erlebt, was ich ja absolut irre finde? Wir alle packen ja viel früher ein. Ja, du musst einfach vorher, du weißt, irgendwann vertust du dich mal mit einem Konzept. Und irgendwann fällst du mal auf die Schnauze, das weißt du. Und wenn es dich dann erwischt, dann ist es aber trotzdem nicht so, dass du dich da nun gegen wappnen könntest, sondern du stehst einfach da und denkst, ach du Scheiße. Und du zweifelst total an dir, weil du ja nicht weißt, dass du jetzt mal gerade nur ins Klo gegriffen oder hast du deinen Instinkt verloren? Genau. Das ist natürlich der Punkt. Das wollte ich jetzt fragen. Hättest du dich grundsätzlich verunsichert, dass du sogar an deinem Talent gezweifelt hast oder Angst vor Publikum sogar hattest? Nein, nein. Ich weiß, woran das lag. Das war einfach so. Es war ein sehr schönes Konzept. Es konnte nur die Kürzung. Also wir haben die teuerste Privatvideosammlung aller Zeiten zu Hause stehen. Von 10 Veranstaltungen, die 90 Minuten, 100 Minuten. Das ist großartig über die ganze Zeit. Aber das Schneiden auf 45 Minuten, das ging nicht. Da blieb nur Mist. Das war einfach nur Kindergeburtstag. Da hat man gar nicht gesehen, wie Menschen im Laufe eines gemeinsamen Abends, auch jetzt zum Teil durch Alkohol angeregt, aber auch wie die sich verändert haben, wie die locker wurden, wie die Spielkinder wurden. Das war wirklich toll. Aber das war nicht das, was Sat.1 haben wollte. Aber nochmal die Frage, wie grundsätzlich es dich verunsichert hat. Na, es hat mich sehr getroffen, aber es hat mich überhaupt nicht daran gehindert, nun weiterzumachen. Und dass seitdem hat sich das eigentlich ein bisschen verschoben. Also ich muss mir ganz einfach klar machen, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie eine große Samstagabendshow, gab ja nun auch im WDR mit Lippe Blöft. Nochmal den Ansatz, wo wir eigentlich alle Beteiligten sehr überrascht waren, dass uns da nicht weitere Chancen gegeben wurden, weil das Ergebnis war sehr schön und die Quoten waren keinesfalls schlechter als das, was heute so eingefahren wird. Und man muss auch immer ein bisschen in die Konkurrenz sehen und es waren ja auch nur 3 im Jahr. Also das kann ich nicht als Flop verbuchen. Und die Buchsendung, die ich halt mache, das ist eben eine Geschichte, das ist, glaube ich, dann auch eine Entwicklung, die man nimmt, wenn man älter wird, dass man einfach, wenn man im Mainstream-Bereich so viel und so lange erfolgreich tätig war, dass man dann, glaube ich, zwangsläufig sich auf das etwas Speziellere. Also Buchsendung meinst du, was liest du? Was läuft liest ja auch du? Im WDR. Mhm. Es gibt auch eine neue Aufzeichnungsstaffel demnächst. Ja, und es wird wieder im Advent kommen, nach Zimmerfrei, auf den Sendeplatz, der eben letztes Jahr sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat und in aller abgespeckten Form, also ein Gast und dann eine halbe Stunde, 2 Bücher. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Aus Niederlagen, so hart und schlimm sie unter Umständen für einen sind, nimmt man ja auch immer irgendwas Gutes mit raus. Was ist es bei dir gewesen? Na, das Gute ist einfach, dass ich das jetzt bei mir zeitlich alles ein bisschen freundlicher gestaltet. Ich habe also gerade im letzten Jahr, wo wir noch sehr vieles probiert haben, da habe ich gedacht, also so geht's nicht mehr, das kann ich nicht mehr, dazu bin ich zu alt, weil da ich habe überhaupt gar keine Luft mehr zum Durchschnaufen. Und jetzt habe ich dadurch, dass der Heiland auf dem Island wegfiel, habe ich jetzt einfach mal 2 Monate gehabt, wo ich wirklich gemütlich schreiben konnte. Kann jetzt insofern mal an mir arbeiten, weil das ist ein richtiges Problem, runterzukommen. Und morgens zum Beispiel mal zu sagen, weißt du, heute fährst du mal in irgendein schönes Frühstückscafé, liest mal alle Zeitungen, die da hängen und versuchst mal, das nur zu lesen und nicht daran zu denken, was du brauchen könntest. Also ich habe im Laufe dieser letzten 30 Jahre, ist mir die Fähigkeit abhanden gekommen, auszuspannen. Das ist jetzt mein nächstes großes Ziel. Ist der Effekt dieser Niederlage auch gewesen, dass du mehr geerdet worden bist? Naja, Gott, ich würde da jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren und sagen, ich habe das habe ich unbedingt gebraucht, um ein besserer Mensch zu werden. Nein, das hat mir mächtig gestunken und ich habe mich beschissen gefühlt und minderwertig und nutzlos und das geht aber vorbei. Es gibt keinen Menschen im Kollegenkreis, der nicht sowas erlebt hat und jeder hat es überlebt. Ja, ich meine, du bist sehr luxuriös, stehst du da, wenn du das in dem Alter von über 50 zum ersten Mal erst erlebt hast, dann ist das ja nun super gut gelaufen. Ich glaube, man muss das auch so machen wie nach einem Autounfall. Man muss gleich wieder Auto fahren, wenn einem sowas passiert ist und sich gar nicht zurückziehen und man verängstigt dann wahrscheinlich noch viel mehr, wenn man Ja, das ist ein schlechtes Beispiel, weil ich ja überhaupt nicht gerne Auto fahre selber. Ich habe allerdings 3 Unfälle als Beifahrer hinter mir. Mhm. Lass uns doch ein bisschen über die Buchsendung sprechen. Ja. Du bist selbst, das haben wir gerade auch schon gehört, anhand der Zitate, die du so gebracht hast, du bist ein Bücherwurm. Absolut. Hast ja auch Germanistik studiert. Ja. Kannst du dich an dein allererstes Buch erinnern? Du meinst in meinem Leben? In deinem Leben, ja, ja. Ja, natürlich, weil Struwwelpeter, da war ich, ich glaube, 4 Jahre. Da war ich im Krankenhaus, da hatte ich Diphtherie und habe den anderen Kindern aus dem Struwwelpeter vorgelesen. Mhm. Den Eindruck wollte ich erwecken, weil ich ihn auswendig konnte, weil meine Mutter mir den so oft vorgelesen hatte. Die anderen Kinder haben es nur daran gemerkt, dass das Buch falsch rumhielt. Was liest du im Moment? Ich lese gerade Vollidiot von Jaud. Und? Ja, die ersten 20 Seiten liest sich, das ist ja ein Comedy-Autor. Ich denke aus der Kölner Szene, weil Anke hat ziemlich enthusiastisches kleines Vorwort. Ja, fängt super an. Ich habe gerade gelesen und das... soll ich das schon sagen, dass das in die Sendung kommt? Ja, Morten Feldmann, der perfekte Mann. Mhm. Das ist auch jemand, der im Filmgeschäft tätig war. Ich glaube auch Kölner Szene. Ganz erstaunliches Debüt. Aha. Wir haben einen Anrufer, und zwar den Rolf. Und Rolf ist 48 Jahre alt. Hallo Rolf. Hallo. Hier ist der Rolf. Ja, hallo Rolf. Deine Frage. Ich begrüße euch. Ja, wir dich auch. Wir haben die Politik. Ja, hallo. Etwas durchgenommen. Mhm. Ich habe eine Frage. Jürgen. Ja, Rolf. Dieser Titel, Guten Morgen, liebe Sorgen. Ja. Wie ist der entstanden? Spontan oder geplant? Ja, sowas, ich kann es dir genau erzählen, weil ich es noch weiß. Wir haben mein Kumpel und ich, mit dem ich sehr die meisten Lieder geschrieben habe, der Wendelin Haferkamp. Wir saßen in Köln, hatten eine Woche zum Schreiben von Liedern und in meiner Stoffsammlung war die Zeile Guten Morgen, liebe Sorgen. Und dann ging ich pinkeln und höre auf dem Klo den Schrei von Wendelin, ich hab's. Und dann kam ich zurück und dann hatte er den Refrain vervollständigt und dann hat es, glaube ich, noch eine Stunde gedauert und war das Lied fertig. So kann's gehen. So kann's gehen, Rolf. Wow. danke für den Anruf. Echt wow. Tschüss. Ja. Tschüss. Und Peter. Peter ist 64 Jahre alt. Hallo Peter. Hallo. Ja, hallo. Ich grüße euch. Ja, auch so. So. Ich bin sehr erfreut, euch mal zu sehen und freue mich, den Herrn von der Lippe kennenzulernen auf diese Weise. Gleichfalls. Er müsste allerdings vorher zugeben, dass er zu einer gewissen Schlüpfrigkeit neigt in vielen seiner Sendungen. Er ist ein genialer, vielfältiger Mensch auf sehr hohem Niveau. Und ich frage mich manchmal, warum muss er jetzt wieder so schlüpfrig sein? Nicht, dass ich bin kein spröder Mensch, aber manchmal sage ich mir, das muss jetzt wieder kommen. Wieder knapp unter der Gürtellinie, aber ziemlich hart. Was ist das, eine angeborene Sache? Ist das dein Wesen oder meinst du, dass es das Publikum besonders fasziniert, wenn du immer wieder an die Unterkante des Gürtels greifst? Okay, jetzt also, lass mir mal antworten. Also erstmal, immer ist nicht richtig. Nein, immer nehme ich zurück. Weil Goethe sagt, ein jeder hört nur das, was er versteht. Wenn du jetzt eine selektive Wahrnehmung entwickelst und dir nur diese Sachen rauspickst, in Wahrheit sind es vielleicht 10% vom Gesamtprogramm. Das ist das eine. Zweitens würdest du wahrscheinlich auch keinen bildenden Künstler oder keinen Schriftsteller fragen, warum er sexuelle Dinge behandelt in seinem Schaffen. Weil das natürlich das meiste Interesse als auf sich zieht. Und als Komiker ist es so, bin ich natürlich als jemand, der süchtig nach Lachen und Applaus ist, wäre ich natürlich sehr blöd, wenn ich nicht Freuds These aufgreifen würde, dass der Tabubruch die größtmögliche Wirkung beinhaltet, sofern man es schafft, dass es nicht umschlägt in Widerwillen beim Konsumenten. Das heißt, für mich ist das Sexuelle oder Schlüpfrige, wie du sagst, schlicht und ergreifend Handwerkszeug, was ich in aller Bescheidenheit ziemlich gut beherrsche. Lieber Peter, das war eine ausführliche Antwort auf eine ausführliche Frage. Ich danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Vielen Dank. Tschüss. War sehr ausführlich. Tschüss. Jetzt sind wir fast schon am Ende. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ehrlich? Ja, das ist unsere Schlussmusik. Ach, so schnell geht's. Du hörst nichts? Nein. Hast du Lust nochmal auf eine große Samstagabendshow? Nein. Nee, ich, nein, ich möchte jetzt eigentlich kleine Geschichten machen, die mir einfach nur noch Spaß machen. Also so einen richtigen Stress mit diesem Quotendruck und so, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Und das ist, wäre auch verkehrt, weil dazu bin ich auch, denke ich mal, einfach jetzt auch zu alt, weil das Bestreben, ich meine, wenn man sieht, dass das Sat.1 schon an der Generation nach Pflaume arbeitet. Ja. Wann sehen wir übrigens die erste Folge von Was liest du? Weißt du das schon? Ich denke am ersten Advent. Am ersten Advent. Das gucken wir uns alle an. Ich danke dir sehr für deinen Besuch. War schön. Alles Liebe, alles Gute. Auch so, danke. Ihr Lieben, bei euch bedanke ich mich auch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Und wer noch nicht schlafen gehen will, der guckt sich jetzt den Hexenkessel an. Hier im WDR Fernsehen. Macht's gut. Tschüss. Das war 1 Live Domian vom letzten Samstag. Domian Live gibt's wieder morgen Nacht um 1 Uhr.